Laut dem Bericht des südkoreanischen Senders KBS flog am 1. April eine Maschinenkanonenkugel, die ein US-Hubschrauber vom Schießplatz der US-Truppen in der Stadt Pocheon, Bezirk Gyeonggi aus abgab, in eine Viehfarm in der Umgebung, was für großen Aufruhr sorgte. Dadurch gerieten zwei Personen in der Farm in große Lebensgefahr.